Oh, so gut hier zu sein. Aber weißt du, wir brauchen unseren Herrn. Wir brauchen die Wahrheit des Wortes Gottes. Weißt du, wir brauchen seine Wahrheit, nicht irgendeine Wahrheit, nicht irgendwas Verwaschenes, nicht irgendwas Verwässertes, sondern wir brauchen die Wahrheit des Wortes Gottes. Wir brauchen das volle Evangelium. Wir brauchen das volle Evangelium von Jesus, der alle Schuld, alle Sünde, alle Krankheit für uns getragen hat, hinabgestiegen ist in die Hölle, auferweckt worden ist aus den Toten, sein Blut zum Vater brachte und der Vater hat sein Blut angenommen zur Sühnung der Sünden der ganzen Welt. Weißt du, dieses Evangelium brauchen wir, diese Wahrheit brauchen wir, diese Wahrheit braucht jeder einzelne Christ. Weißt du, du bist ein Christ, aus Christus geboren. Aus Christus geboren. Du brauchst alles, was von Gott ist, das ist deine Nahrung. Du hast den Heiligen Geist in dir. Er ist deine Weisheit. Er ist dein Ratgeber. Er zeigt dir, er schlüsselt dir die Worte in der Bibel auf. Weißt du, nutze, wirklich nutze diesen Heiligen Geist. Bitte ihn um Weisheit. Bitte ihn, dass er dir die Wahrheit des Wortes Gottes aufschlüsselt. Weißt du, es ist so wichtig, dass jeder einzelne von uns die Wahrheit Gottes kennt, fest auf dem Fundament Jesu Christi steht. Weißt du, in der Welt ist es finster und wir sind das Licht der Welt. Wir sind da, um die Wahrheit Gottes, das reine, unverfälschte Evangelium zu verkündigen. Und weißt du, wir waren ja am Wochenende auf der Esoterikmesse. Und ich sag dir, mein Herz war traurig, traurig, traurig. Ich habe so viele Christen getroffen, wie noch niemals zuvor. Ich hatte fast den ganzen Sonntag nur Christen, mit denen ich gesprochen habe, denen ich das Evangelium verkündet habe, die nicht erkannt haben, dass Jesus alles ist, was sie brauchen, dass Jesus alles vollbracht hat für sie. Die auf der Esoterikmesse nach irgendwelchen schwachen, blöden, dummen, nutzlosen Dingen suchen. Weißt du, das geht nicht, das geht nicht, das geht einfach nicht. Weißt du, der Feind schläft nicht. Der Feind schläft nicht. Und ich glaube wirklich, dass er jetzt merkt, dass es immer enger für ihn wird, dass wir dem Ende sozusagen zugehen, dass er jetzt schaut, wo gibt es Christen, die nicht die Wahrheit richtig kennen? Ja, die vielleicht nur ihren Stuhl sonntags in der Kirche wärmen. Gott sei Dank gilt es nicht für uns. Herr, Gott sei Dank, weißt du wirklich, Gott sei Dank. Oder die dem Wort nicht glauben, die das Wort nicht für bare Münze nehmen. Und weißt du, dann hat er eine Chance zu kommen und ihnen Gedanken einzugeben. Du brauchst noch was, du brauchst was Stärkeres. Geh doch dahin, geh doch dorthin. Such, such, such, weißt du. Und dann schickt er die Christen umher. Und ich verurteile sie nicht. Weißt du, wir rufen sie einfach herein, so wie wir die Welt hereinrufen in das Reich Gottes, in die Wahrheit des Wortes Jesu. So rufen wir die Menschen herein. Wir lieben sie herein. Weißt du, die Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Und die Liebe ist die stärkste Kraft, weil das Evangelium ist Liebe, ist reine, pure, klare Liebe, ist Auferstehungspower, Auferstehungskraft. Oh, weißt du, diese Kraft, sie ist in dir und sie will raus. Sie will raus. Weißt du, Gott will sie noch stärker aktivieren in uns, noch stärker hervorbringen in uns. Oh, es ist die Kraft, die alles bezwingt, die aus Tod Leben macht. Leben. Weißt du, wir leben. Wir leben das echte, wahre Leben. Es gibt kein anderes echtes, wahres Leben. Nur Jesus hat das echte, wahre Leben. Und ich möchte dich bitten, ich bitte dich inständig, geh weiter mit unserem Herrn. Bleib im Wort dran, sei treu, bleib im Wort, glaub dem Wort, steh auf dem Wort, nimm das Wort für bare Münze. Erlaube nicht, dass der Feind dich wegzieht von dem Besten, was du jemals in deinem Leben bekommen hast. Ich sag's dir heute, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Weißt du, der Teufel tarnt sich als Engel des Lichts. Und er versucht dir weiszumachen, schau hierhin, schau dahin, schau dorthin. Und der Heilige Geist steht da, hält dir ein Warnschild hin und sagt, halt, stopp, nicht weiter, bleib ausgerichtet. Weißt du, das ist gut, wenn wir hier diesen Tunnelblick haben, wo wir nur Jesus sehen und uns durch nichts anderes ablenken lassen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist dein Weg, den du gehst, deine Wahrheit. Und er ist dein Leben, weil du hast ein neues Leben bekommen, ein neues Leben aus dem Geist. Du musst nicht mehr unter den Umständen sein. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Du hast alles in dir, was du jemals brauchst für jede Situation. Und du darfst glauben, du darfst vertrauen, du darfst wirklich auf diese Auferstehungskraft vertrauen. Du darfst ihr glauben, ja, dieser Kraft, die aus Tod Leben macht. Und so möchte ich dich ermutigen, geh wirklich vorwärts als starker Sohn, als starke Tochter Gottes. Lass dir nichts anderes erzählen. Bleib im Wort, bleib bei der Wahrheit, bleib bei Jesus ganz, ganz, ganz, ganz, ganz nah dran. Ganz nah dran. Und du wirst sehen, wie Frucht hervorkommt, wie du immer mehr aufblühst, wie deine Gebete erhört werden. Du wirst sehen, wie du aufsteigst, so wie das Wort sagt. Du wirst immer aufsteigen und nie hinuntersinken. Amen und Amen und Amen. Amen, so ist es, weil der Stärkste in dir lebt. Der Stärkste lebt in dir, weißt du, derjenige, der das ganze Universum geschaffen hat, der lebt in dir. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Und ich, weißt du, und wenn ich frage, kannst du dir das vorstellen, dann ist es eine rhetorische Frage, mehr oder weniger, weil wir können es uns vom Verstand alle nicht erklären. Aber wir können uns von ihm zeigen lassen, was das bedeutet, wenn er in uns lebt. Diese Power und diese Kraft, diese Stärke. Weißt du, er, dieses lebendige Wasser, dieser Quell, der sich in dir reingesetzt hat und der sich aus dir raus wirklich Ausdruck verleihen möchte. Diese Power lebt in dir. Weißt du, es ist die Power, die diese Erde geschaffen hat. Es ist die Power, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Diese Power lebt in dir. Lebt in dir, in jedem Einzelnen von uns. Lebt sie, ja? Und sie ist heute noch wirksam. Und weißt du, und wenn der Teufel es geschafft hat, in deinem Leben irgendwas drüber zu werfen, dir irgendwelche Decken drauf zu werfen oder was auch immer, weißt du, dann schüttel das ab, tu das weg und schau auf Jesus in dir. Schau auf diese Quelle in dir, ja? Dass sie rauskommt, dass sie sprudelt, sie möchte raus und versuch wirklich jede Möglichkeit zu nutzen, um dem Ausdruck zu verleihen. Wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, für Leute zu beten, bete für Leute. Wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, das Evangelium weiterzugeben, dann gib es weiter. Ja, weißt du, nutze diese Möglichkeit, weil, weißt du, was bringt diese Quelle, wenn diese Quelle einfach nur so vor sich hinsprudelt? Diese Quelle ist uns gegeben, damit sie rausfließt, damit sie fließt, ja, weißt du, damit sie bewässert. Dieses lebendige Wasser wurde gegeben, dass es bewässert, ja, dass da, wo ein Same ist, dass der bewässert wird und es sprießen kann, ja, deswegen wurde uns das gegeben, diese Kraft wurde uns deswegen gegeben, ja, weißt du, es ist ja eine Kraft, die in uns lebt, ja, eine Kraft, wir leben wirklich mit dieser übernatürlichen Kraft, es geht nicht um Worte machen, wenn du das schon bemerkt hast, ja, weil Ja, tatsächlich, weil ich meine, die Bibel, weißt du, du kannst das Wort, du kannst die Bibel, du kannst es hernehmen und kannst es zitieren und natürlich hat das Wort auch Kraft, ja, weil er sagt, jedes Wort, das ausgeht, wird nicht leer zurückkommen, aber diese Kombination aus Wort und Kraft, das ist das, was einen Unterschied macht. Das ist das, was wirklich Veränderung bringt. Dieses Wort gesprochen in Kraft, gesprochen in Autorität, Autorität, die er uns verliehen hat, die er uns gegeben hat, ja. Er hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Er hat uns Autorität gegeben, für Menschen zu beten, dass sie gesund werden. Er hat uns Autorität gegeben. Er hat sie uns verliehen. Er hat sie uns verliehen. Ja? Er hat das Werk vollbracht, was er vollbringen sollte, das Erlösungswerk. Deswegen war er auf dieser Erde. Und er hat sich zur Rechten gesetzt und er hat gesagt, ich gebe euch, ich werde euch einen schicken, den Heiligen Geist, der mit euch sein wird. Und jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt ist unser Lauf, den wir laufen. Ja? Und wer möchte diesen Lauf vollenden mit ihm? Ja? Weißt du, wer möchte diesen Lauf mit ihm vollenden? Ich möchte diesen Lauf vollenden und ich möchte ihn bestmöglich beenden. Ja? Ich möchte wirklich all das ausnutzen, ja, was er mir gegeben hat. Ich möchte dieses Potenzial, was er mir gegeben hat, ausnutzen, ausschöpfen. Ja? Deswegen, ich möchte das weitergeben. Ich möchte, dass Menschen um mich herum geheilt werden. Ich möchte, dass Menschen um mich herum befreit werden. Ja? Ich möchte das erleben. Ich möchte das sehen. Ja? Und deswegen nehme ich das, was er mir gegeben hat und gebe das weiter. Ja, so einfach ist es. So einfach ist es. Das ist die gute Botschaft. Verstehst du? Es ist überhaupt nicht kompliziert. Es ist überhaupt nicht kompliziert, ja? Das, was du hast, weiterzugeben. Und ich sag dir, du hast bereits alles, was es braucht, hast du schon gehört. Du hast alles, was es braucht. Die Frage ist, lässt du es raus? Die Frage ist, was machst du damit? Wir alle sind geschaffen, perfekt. Weißt du, im Geist sind wir alle perfekt, eine neue Schöpfung, kreiert aus seinem Geist. Also hast du gemäß dem Geist, ja, alles, was es braucht. Und dann kannst du dich fragen, gut, wieso wird es beim einen sichtbar, beim anderen nicht? Ja, es ist eine Frage natürlich der Offenbarung, es ist die Frage davon, einfach auch von Kühnheit, ja, es ist die Frage davon, was machst du mit dem Leben, das du bekommen hast, ja, lässt du es raus oder lässt du es nicht raus, behältst du es nur für dich, ja, wenn du es nur für dich behältst, kann sein, du hast, ja, eine gute Zeit, zumindest eine Zeit lang eine gute Zeit, aber wenn du es nicht rauslässt, weißt du, dann ist auch dieses Wasser wie abgestanden. Ja, weil es hat einfach diese Natur, es möchte fließen und je mehr fließt, desto mehr kommt nach, ja, je mehr du für Kranke betest, umso mehr Power hast du, umso mehr, weißt du, ich meine, wer von euch hat das schon erlebt, wenn du für jemanden gebetet hast und hast da wirklich ein Ergebnis gesehen, ich meine, wie erfüllend war das für dich oder wenn du mit jemandem gebetet hast, der das neue Leben empfangen hat, ich meine, es gibt nichts Besseres, ja, ich meine, wenn du das erlebt hast, ich meine, danach, du kannst Bäume ausreißen, du kannst alles mögliche, du kannst sagen, wo sind die nächsten 500, ja, also, ja. Ja, das sind so Momente, wo einfach diese übernatürliche Kraft wirksam wird. Ja, wenn du siehst, ja, dass Menschen, ja, das neue Leben empfangen oder wenn Menschen geheilt werden, wenn Menschen befreit werden, weißt du, es gibt nichts Schöneres zu sehen. Ja, und das ist das, was Gott möchte, was durch uns auch passiert, was wir weitergeben sollen. Und das ist einfach das Wunderbare an diesem Leben. Es wurde uns geschenkt, um es weiterzugeben. Es wurde uns geschenkt, damit wir andere daran teilhaben lassen, damit andere auch ins Reich Gottes reingezogen werden. Ja? Weißt du, eine Familie, wir sind eine Familie, ja? Und diese Familie will wachsen. Diese Familie will wachsen. Ja? Der Himmel will bevölkert werden. Ja? Amen. Der Himmel will bevölkert werden. Ja? Und es sind noch so viele Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennen. Es sind noch so viele Menschen da draußen, die verblendet sind, die was auch immer, ja, die Nöte haben, die Gebrechen haben, ja, die das Leben brauchen. Und wir alle sind gesetzt, um das weiterzugeben. Jeder hat Menschen in seinem Umfeld, die ich nicht kenne, die ich nie erreichen werde. Deswegen ist jeder Einzelne von uns gefragt, wirklich das zu ergreifen, das zu nehmen und dieses Leben weiterzugeben. dieses Leben weiterzugeben. Und es ist nicht schwer, es ist einfach nur, diese Quelle fließen zu lassen, dieses Leben weiterzugeben, dieses Leben weiterzugeben. Um das geht es einfach, um das Leben weiterzugeben, zu leben und das Leben weiterzugeben. Es ist überhaupt nichts Kompliziertes daran. Ja? Also wenn du lebst, ich meine, jeder von uns atmet, also lebt er, solang jeder atmet, lebt er, ja. Und solange du deinen Mund aufmachen kannst und sprechen kannst, kannst du diese gute Botschaft weitergeben. Ja? Also lasst uns das tun. Amen. Du kannst es weitergeben. Weißt du, du brauchst dich auch nicht dafür zu entschuldigen. Weißt du? Brauchst dich nicht, weil ich denke mir immer, wir kommen jetzt mit der besten Botschaft, eigentlich müsstest du die gar nicht so vermarkten oder so groß anpreisen, weil es eigentlich sollte sich ja von selbst verkaufen. Aber da irgendwie geht man dann doch in die Haltung von, ja, Entschuldigung, ich bin Christ. So. Ich glaube, das Buch von C.S. Lewis heißt im Deutschen so, Pardon, ich bin Christ irgendwie. Im Englischen ist der Titel besser. Also das Buch ist echt wunderbar, aber beim Titel weiß ich nicht, was da durch die Köpfe gegangen ist. Und weil das ist es gar nicht. Weißt du, du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du Christ bist. Weißt du, ich meine, eigentlich müssten sich die nicht glauben, entschuldigen dafür. Dass, so, weil das sollte schon die Haltung sein, so wie du glaubst nicht. Gibt es so ein interessantes Stück von sogar ein weltlicher Comedian, und der hat es dann so mal aufgemacht, ja, wie wäre das denn, wenn Christen sich über Atheisten lustig machen wollen? Und dann hat er das so aufgezogen von so, ja, wie du glaubst, wie ist die Welt zustande gekommen? Wie einfach so? Nichts? Und so hat es ganz lustig runtergebrochen. Und so ist es eigentlich, weißt du? Die Bibel sagt sehr deutlich, sie sagt im Psalm, ein Narr sagt, es gibt keinen Gott. Ist man vielleicht auch so vorsichtig zu deinem atheistischen Kollegen oder so zu sagen, hey, wenn du nicht an Gott glaubst, bist du eigentlich ein Narr oder so. Aber weißt du, das sagt die Bibel, weißt du, das ist ja eigentlich biblisch. Ich sage jetzt nicht, dass du das so machen sollst morgen, aber das ist eigentlich die Haltung, die wir einnehmen sollen. Wir sind nicht die, die uns dafür entschuldigen, dass wir Christen sind. Wir sind nicht die, die sich entschuldigen dafür, dass wir die beste Botschaft haben. Weißt du, wir müssen da nicht sagen, sorry, aber es gibt da diesen leichteren Weg. Ich kenne da eine Abkürzung, sorry. Nein. Wir müssen uns da nicht für entschuldigen. Weißt du, du kannst da eine selbstbewusste Haltung einnehmen. Kannst sagen, hey, ich habe die Lösung. Kannst sagen, ich kenne den Weg. Und vielleicht wird es Leuten irgendwann, wenn du immer sagst, ja, Jesus ist der Weg, wird sagen, ja, komm, so einfach kann es nicht sein, aber es ist so einfach. Ja, und du darfst dich da nicht einschüchtern lassen, weil es ist wirklich der Weg, es ist so einfach. Wir haben die beste Botschaft, und darauf kannst du stehen, da kannst du auch im vollen Bewusstsein reingehen, da brauchst du dir keine Angst haben, ja, was, wenn sie jetzt irgendwelche Argumente gegen mich bringen und dann die und die. Ja, aber du weißt ja, dass es stimmt, weißt du. Du weißt ja, du weißt ja, dass es real ist. Und ja, es ist einfach so faszinierend, wenn du auch wenn ich mit umso mehr du dich, finde ich, mit so Dingen auseinandersetzt, weil wie die Welt funktioniert, wie Leben funktioniert und das alles. Die wird so klar, hey, das kann gar nicht sein, dass da nicht irgendwie Gott dahinter ist. Du siehst es überall, du siehst es einfach überall, und du siehst auch erst, wenn du es in den Augen von Jesus siehst, erst dann siehst du es richtig, weißt du, erst dann siehst du die Dinge klar, weißt du, du kannst ja, jeder in der Welt hat irgendwie so seine Idee davon, wie alles funktioniert, aber du merkst, irgendwo kommen sie alle an Widersprüche und dann geht es nicht weiter, aber wenn du es durch die Augen Gottes siehst, wenn du es in seinem Licht siehst, dann siehst du die Dinge klar. Ich glaube, es ist auch von C.S. Lewis, der hat es gesagt, dass du Gott irgendwie so in die Richtung Gottes wie die Sonne, und das heißt nicht, dass du jetzt nur die Sonne siehst, sondern durch die Sonne siehst du alles andere. Also wie du durch die Sonne alles auf der Welt siehst, alles beleuchtet wird, dadurch siehst du durch Jesu Augen alles richtig. Du siehst alles klar dadurch, dass du durch das sein Licht schaust. Und wenn du das nicht da hast und nur in einem dunklen Raum bist, wo keine Sonne ist, da siehst du die Dinge nicht mehr so klar. Und ich meine, wir haben ja auch Licht, künstliches Erzeugtes, aber da ist es je nachdem, was das für Licht ist, auch so, dass du nicht unbedingt das siehst, wie du es mit der Sonne siehst. Wenn du mal ganzen Tag im Büro sitzt, nur künstlich beleuchtet irgendwo und kein Sonnenlicht einfällt, wird es dir am Ende vom Tag bei der ganzen Beleuchtung auch irgendwie anders gehen, als wenn du den ganzen Tag draußen gewesen wärst, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Man kann einfach, ist dem Mensch nicht gelungen, das Sonnenlicht eins zu eins nachzustellen. Und genauso ist es, weißt du, kannst mit vielen, was die Welt an Methoden und Dingen hat, kannst du vielleicht viel, wenn es auf gewissen Wahrheiten beruht, kannst du viel erreichen, aber das Ganze wirst du vielleicht nicht, wirst du definitiv nicht erreichen, wenn du nicht Gott mit drin hast, wenn du nicht es aus deinem Blickwinkel siehst, wenn du nicht ihn mit heranziehst. Und deswegen, ey Gott, glaube, dass wir es auch in allen Bereichen unseres Lebens machen. Weißt du, nicht so, ja, sonntags bin ich in der Kirche, das gehört halt dazu, muss man halt, ich weiß nicht, sondern nein, das ist, weißt du, das ist die Quelle, alles andere sehe ich dadurch. Weißt du, wenn es dann dran geht, okay, wie plane ich meine Finanzen, worin investiere ich nicht, welchen Job wähle ich, wie gehe ich in meiner Karriere weiter, wo ziehe ich hin, wo lebe ich, wie mache ich das, wie mache ich jenes, wenn du vor irgendwelche Fragen gestellt wirst, wie gehe ich daran, weißt du, immer alles vom Heiligen Geist geführt, weißt du, nicht, ja, okay, da gibt es die Theorie, die einer hat, ja, kann schön und gut sein, aber weißt du, prüf's trotzdem im Heiligen Geist, prüf's einfach am Geist. Weißt du, er will dich in allem führen und er hat auch auf alles die Antwort. Er hat wirklich auf alles die Antwort. Man denkt immer, es ist so vereinfachend zu sagen, ja, Jesus ist die Antwort auf alles, aber es ist halt einfach so. Das heißt jetzt nicht, dass du, wenn du irgendwie Prüfung schreibst in der Schule, dass du dann an jede Antwort Jesus schreiben musst und dann, bei deinem Lehrer dich beschweren kannst, ja, das war doch alles richtig. Nein, aber alles kommt, lässt sich letztlich auf ihn zurückführen. Alles geht letztlich auf ihn zurück, weil er ist die Antwort auf alles. Und überall in jedem Problem, weißt du, man denkt so schnell dahin, dass man das irgendwie selber löst, dass man sich irgendwie selber hinsetzt. Ja, ich mache das irgendwie. Und irgendwie erst, wenn man an sein Ende kommt, denkt man dran, ja, vielleicht könnte ich mal einen Herrn fragen, weißt du. Aber eigentlich ist umgekehrt besser. Sparst du dir einiges an Ärger. Also einfach, ja, weil er will, dass wir ihm vertrauen, weil er hat die Lösung parat und das, er wird dich dann trotzdem durchführen, er wird dir auch die Wege zeigen, die du gehen sollst, er wird dir dann sagen, okay, mach das so, investier vielleicht da rein, nimm den Job, lern da auf deine Prüfung oder mach es so, er gibt dir die Initiativen, er gibt dir die Impulse, es ist jetzt nicht so, dass du rumsitzt und auf dem Sofa und irgendwie magisch macht Jesus alles, nee, er nimmt dich schon mit rein, er lässt dich schon Dinge tun, er zeigt dir Dinge auf, aber er will, dass du ihm vertraust und es ist einfach, ja, einfach auf ihn zu vertrauen und einfach das zu leben und dann wird das auch sichtbar, weißt du, dann wird sichtbar, dass es real ist, dann auch für deine Umgebung. Das hatte ich vorhin, als Marina das mit dem Joint so gesagt hat, das ist mir irgendwie gleich so gekommen, weißt du, wenn so Leute, ist jetzt ja hier, glaube ich, auch legal geworden, aber wenn so Leute, die das sich das permanent konsumieren, weißt du, das gibt einen Geruch ab irgendwann. Ich weiß noch, wir waren mal in Philadelphia, da war ich Urlaub und da waren wir nur in so einem Laden drin. Und da ist nur kurz einer reingekommen und nur kurz was geholt und so wieder rausgegangen. Und der hat man dann schon gemerkt, der hat wahrscheinlich den ganzen Tag sonst nichts anderes gemacht, als das zu rauchen. Und das hast du dann gemerkt, der ganze Laden hat sowas von danach gestunken. Das war fürchterlich. Und das ist, weißt du, das ist ein schlechtes Beispiel, weil also meisten mögen den Geruch ja nicht, mag ich jetzt auch nicht, so ist irgendwie, aber weißt du, du bist ein Wohlgeruch, weißt du, du bist ein guter Geruch, weißt du, wenn du dich die ganze Zeit dem aussetzt, wenn du dich die ganze Zeit dieser Gegenwart aussetzt, dann riecht das danach. Weißt du, ich glaube nicht, dass jemand, der das raucht, sagt, oh, ich will unbedingt danach riechen. Das ist halt so ein Nebeneffekt. Das passiert dann einfach, weil sie sich dem aussetzen. Und genauso, du musst nicht sagen, oh, ich muss Jesus rauspressen, ich muss jetzt zeigen, dass Jesus in mir steckt. Nein, das kommt einfach raus. Weißt du, du kannst es gar nicht mehr verhindern. Du kannst nicht verhindern, dass die Leute sehen, hey, mit dem ist irgendwas anders. Der geht an die Dinge anders ran. Der hat irgendwie die Lösung, obwohl er, weißt du, vielleicht denkt, was weiß ich, was er sich denkt, vielleicht, der ist doch gar nicht so schlau wie ich. Wie kann der das alles hinbekommen? Oder vielleicht denken sie irgendwas anderes, der ist viel kleiner, der ist viel weniger sportlich, der ist das und das nicht oder hat das und das nicht, hat viel weniger Geld oder so. Aber irgendwie klappt es bei dir, weil du einfach Jesus hast und das wird sichtbar. Die Bibel nennt es ein Wohlgeruch. Es ist ein Wohlgeruch, der ausgeht, der einfach von uns ausgeht und das musst du nicht produzieren. Das geht einfach von dir aus. Du musst dich dem einfach nur aussetzen und es wird einfach abstrahlen und dann ja, dann kannst du da ganz, ganz sicher sein, dass, dass er für dich sorgt und dass es auch sichtbar wird, dass, dass die Leute sehen werden. Und dann musst du gar nicht mehr so viel machen am Ende. Dann werden sie vielleicht sogar auf dich zukommen und sagen, hey, was ist denn anders mit dir? Was ist denn da, was du anderes hast? Und ja, einfach, dass es, ja, dann wird es einfach sichtbar und du lässt es einfach sichtbar werden. Du hältst es nicht zurück, sondern du lässt es einfach von dir abstrahlen. Amen. Amen. So, ich muss jetzt leider auf das Thema zurückkommen mit der großen Zigarette. Ich bin leider nicht so, ich war auch schon immer, ich bin auch Schauspielerin und ich war schon in Impro immer ganz schlecht. So improvisieren mal kann ich nicht. Ich muss hier, ja, ich muss wissen, worum es geht. Genau, ich habe nämlich letztens, also bei mir ging es um Prophetie. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, genauso wie Irina, dass Gott heute wirklich so freisetzen will, Prophetie, okay? Who wants to receive? Ja, die Augen, dass die schärfer werden im Geist. Und dann habe ich irgendwie so auf den Adler geschaut, dachte, das ist das Theme, der Adler und auch die Jugend. Die Jugend wollen wir auch receiven. Also ich sage immer, ich bin jetzt 43. Ich finde nicht, ich sehe so aus. Ich sage immer, der Herr hat die Jugend erneuert wie beim Adler. Und da ich auch prophetisch bin, passt es auch mit dem Adler. Auf jeden Fall habe ich einen Befreiungsdienst unter anderem. Und ich habe für jemanden gebetet und der lag am Boden. Ich lasse mir immer vorher nichts sagen, ja, weil sonst heißt ja, die wusste das ja irgendwie und dann hat sie sich was zusammengereimt. Sondern ich bete einfach los, in the name of Jesus. Und dann schauen wir, was passiert. Und der lag am Boden und plötzlich roch es ganz stark nach diesem grünen Zeug. Frag mich nicht, woher ich das weiß, wie das riecht. Ich hatte ein Leben vor Jesus. Und ich dachte, das ist so intensiv, der dünstet das gerade aus oder das müssen alle riechen. Das war wirklich so, als wäre das unter meiner Nase. Und ich frage so in die ganze Gruppe so rein, riecht ihr das? Und die so, nee, was meinst du? Ich habe prophetisch gerochen, dass dieser Herr süchtig war nach diesem grünen Zeug. Dann haben wir Befreiung gemacht und jetzt ist er frei. In Jesu Namen. Das möchte ich auch zusprechen der Person, um die es ging, wahrscheinlich online. Du wirst auch frei werden in Jesu Namen von dieser Sucht. Weil wir brauchen das nicht. Ja, we are drunk in the spirit. Amen. Und das hatten wir auch in der Apostelgeschichte 2, dass es hieß, sind die betrunken oder was ist mit denen? Und dann hat Petrus gesagt, nein, die sind nicht betrunken, sondern die sind betrunken im Heiligen Geist. Ja. Und das können wir empfangen vom Herrn. Wir können aber noch so viel mehr empfangen. Und ich glaube, die Welt, da möchte ich hier nochmal zurückkommen zur Esoterik, die sucht nach der Übernatürlichkeit. Ja. Wir alle sehen uns nach Übernatürlichkeit. Als ich klein war, ich kannte meine Berufung. Ich wusste, mit Gott kann man sprechen. Gott ist eine Person, hat meine Oma zu mir gesagt, meine katholische. Der Himmelpapa ist böse. Manchmal freut er sich über die, manchmal nicht. Es war nicht das Gottesbild, das Richtige. Aber ich wusste immerhin, hey, mit Gott kann man sprechen. Und dann habe ich das versucht, in meinem kindlichen Glauben habe ich gesagt, okay Gott, wenn jetzt hier so eine orangene Blume ist, dann ist es ein Ja. Wenn jetzt ein blaues Auto vorbeikommt, dann ist es ein Nein. Hat nicht so gut geklappt, ja. Aber dann kam Jesus in mein Leben, praise the Lord. Und dann habe ich wirklich von Gott gehört. Und als ich das erste Mal von Gott gehört habe, war das super, super gruselig. Ich war in der U-Bahn, das war ein Tag nach meiner Errettung. Die war relativ spektakulär, weil ich komme aus der Esoterik. Gott hat mich da rausgerettet, indem er einfach in meinem Schlafzimmer aufgetaucht ist. Ja? Dann gab es keine Fragen mehr. Praise the Lord. Ich so, okay. Das war es wohl nicht, die letzten Jahrzehnte. Aber das war krass, weil der Herr mir das wirklich ganz deutlich gezeigt hat, wo die Esoterik herkommt. Und falls da auch noch Leute sind, die sich dafür irgendwie interessieren, es ist wirklich from the pits of hell. Es ist wirklich nicht von ihm. Und am nächsten Tag saß ich dann, weil ich war errettet, ich habe den Heiligen Geist empfangen und damit auch eine Gabe, mehrere eigentlich, aber halt die Prophetie. Und dann kam eine Frau eingestiegen mit einem Kinderwagen und hat einen Mann angebettelt um Geld. Und wie, was man sich halt so denkt, wenn man einen Tag erst errettet ist, ja, hab Gnade mit mir. Warum macht ihr das vor ihrem Kind? Das kann sie doch wann anders machen. Das arme Kind muss das doch nicht mitkriegen. Und plötzlich sprach der Heilige Geist, verurteile diese Frau nicht, sondern gib ihr die 40 Euro, die du im Geldbeutel hast. Und ich dachte, so habe ich wirklich 40 Euro im Geldbeutel. Krass. Werde ich jetzt irre oder was? Und dann habe ich nochmal kurz nachgeschaut. Es waren wirklich 40 Euro in meinem Geldbeutel. Und das Witzige ist, ich habe nie Bargeld dabei. Ich hatte genau an dem Tag mal Bargeld dabei. Sonst merke ich immer, wie viel ich ausgebe. Und das ist schwierig. Lieber einfach immer nur überall die Karte hinein. Und dann dachte ich, okay, krass, entweder bin ich jetzt irre geworden oder das ist der Heilige Geist oder Gott. Also so viel Bibelwissen hatte ich noch nicht. Und dann bin ich einfach mal in ihre Richtung gegangen, habe gesagt, Gott, wenn du das bist, dann musst du jetzt was machen. Und dann sind wir zusammen am Hauptbahnhof eingestiegen. Ich so, yes, okay, ich habe es mir eingebildet. Und dann sagt die Freundin von ihr zu einem Mann, meine Freundin hat ihre Tasche verloren und die bräuchte 40 Euro, um jetzt nach Hause zu fahren. Und dann bin ich auf sie zugegangen und ich habe ihr die 40 Euro in die Hand gedrückt, dachte, was soll's, dann komme ich halt jetzt ein bisschen verrückt drüber. Jesus hat mir gesagt, ich soll dir die 40 Euro geben. Und sie ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ich bin eigentlich gläubig, aber ich hatte das Gefühl, dass Jesus mich nicht sieht. Und ich habe mich gerade abgewendet von ihm, dass er mich in meinem Leid nicht sieht, in meinen Struggles, in meinem Mangel. Und wo gehst du in die Gemeinde? Sie war total begeistert. Und ich habe gesagt, ja, Jesus hat mir das eben aufs Herz gegeben. Und das ist das Spannende auch an Prophetie. Prophetie und Wunder gehören so zusammen. Und auch Gehorsam, ja, wenn Gott uns was sagt, wenn wir einen Eindruck haben, dem wirklich nachzugehen. Ganz am Anfang auch meiner Prophetiereise hatte ich immer das Gefühl, ja, das bildest du dir ein. Das ist nicht, also da kommt natürlich auch der Feind dazu und sagt, das bildest du dir alles ein, das hast du dir selber ausgedacht. Und dann habe ich gesagt, ja, wollen wir sehen? Okay. Und dann bin ich immer hingegangen und es hat gestimmt. Every time. Und Gott gibt uns das auch. Wenn wir ihn bitten, gib mir mehr of the prophetic, dann gibt er uns das. Er möchte mit uns sprechen, mehr mit uns, als wir mit ihm sprechen wollen, okay? Und er möchte viel mit uns reden. Und ich hatte auch einmal den Wunsch, dann habe ich gesagt, Jesus, ich höre immer von offenen Visionen. Ich habe immer nur so innere Bilder, ich würde gerne meine offene Vision haben. Und dann saß ich mit meiner Mutter im Biergarten. Meine Mutter ist nicht gläubig bisher, pray for her bitte. Und dann haben wir einen Fisch gegessen und ich gucke so, und das war im Seehaus in München und da ist so ein, ja, so ein Schild, da steht wahrscheinlich, vermutlich zum Seehaus. Und ich gucke da drauf und dann steht da plötzlich Massenkarambolage auf der A80. Und ich war so, krass, Herr, das ist jetzt ein krasser Moment. Und ich habe ganz unauffällig, ich wollte meine Mutter nicht verunsichern, habe ich dann geguckt und 10 Minuten vorher war eine Massenkarambolage auf der A80. Weil Gott will auch, dass wir einstehen für andere Menschen. Er weckt uns vielleicht in der Nacht, gerade ist irgendwas passiert, auch für unsere Lieben, für unsere Nachbarn, wie auch immer. Wir sollen einstehen im Geist. Ich hatte das letztens auch für einen Bruder. Ich war gerade so in Zungenbeten. Und plötzlich wurde das so extrem. Und der Herr führt mich wirklich im Geist zu diesem Bruder. Und der Heilige Geist hat komplett übernommen. In Zungen immer krasser gesprochen, immer krasser. Und dann habe ich ihm danach geschrieben. Ich wollte ihn auch nicht verunsichern. Ich habe gesehen, der ist unter Attacke. Dann habe ich geschrieben, Bruder, du, ich hatte voll auf dem Herzen, für dich zu beten. Ja. Habe ich gemacht. Und er so, ich war noch nie so angegriffen in meinem ganzen Christenleben wie gestern, Sonja. Ich hatte ihm am nächsten Tag gesagt. Okay. Und Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Weil oft ist ja auch die Angst, höre ich jetzt wirklich vom Herrn? Natürlich hörst du vom Herrn. Er kennt dich und du folgst ihm nach. Und einem anderen folgen sie nicht, ja, steht an einer anderen Stelle. Du hörst definitiv von ihm, trau dich. Und weil das so gut gepasst hat zu Hamburg, wollte ich noch erzählen, mit dem Prophetischen passieren auch übernatürliche Sachen, wie Heilung, ja, dass wir auf dem Herzen plötzlich haben, jemand hat Schwere, das hatte ich vorher auch auf dem Herzen, und dann möchte Gott etwas tun. Er lässt erstmal prophetisch aussprechen, was er tun möchte, und dann wird das wie losgelöst aus dem Geist. Und genauso können wir andere übernatürliche, kreative Wunder loslösen aus dem Geist, indem wir prophetisch das reinsprechen. Zum Beispiel hat mich meine Freundin angerufen und die ist auch prophetisch und die meinte, sie ist so traurig, weil immer wenn sie Urlaub nimmt, muss sie den billigsten Urlaub buchen für ihre Familie. Und ich habe zu ihr gesagt, du, ich habe mal so einen Propheten gesehen, der hat immer gesagt, Miracle Money now in the name of Jesus. Und dann war plötzlich Geld auf dem Konto oder die Leute hatten plötzlich so ein Bündel Geld in der Hand. Und das hat mich nicht losgelassen. Da habe ich zu ihr gesagt, hey, weißt du was? So wahr ich eine Prophetin bin, Miracle Money now in the name of Jesus. Und dann hat sie gesagt, Sonja, ich habe seit Wochen keine einzige Bestellung in meinem Online-Shop. Ich habe eine riesige Bestellung in meinem Online-Shop. Praise the Lord. Und am nächsten Tag macht sie ihren Kleiderschrank auf und ihr fallen 4 50er entgegen. Der Herr ist übernatürlich am Wirken. Er möchte, dass wir genauso wie er wandeln. Er hat damals auch gesagt, dann geht ihr mal und holt beim Fisch die Münzen aus dem Mund. Warum lesen wir das und wir glauben das nicht für unsere Realität? Gott hat Berufungen, große Berufungen für uns und große Wunder, die wir tun sollen, noch größere Dinge als er, hat er gesagt. Ihr werdet noch Größeres tun. Und deswegen braucht die Welt uns, die wir wissen, was der Herr tun kann, zu was er in der Lage ist, durch den Heiligen Geist und durch uns, damit sie eben nicht auf die Esoterikmesse gehen, sondern sagen, hey, da ist Heilung, da ist Befreiung, da ist Miracle Money. Ja, wir brauchen auch Versorgung. Der Herr kümmert sich auch um unsere Finanzen. Amen. Und um unser körperliches Wohl. Und ich find's so spannend, wie das Übernatürliche und Befreiung und so zusammengehen, dass man genau sehen kann, hier und da ist eine Blockade oder da ist einer Person etwas passiert, hier ist der Root Cause und wenn ich das anspreche, wird die Person frei werden. Und was hat die Esoterik zu bieten dagegen? Esoterik hat Tarotkarten. Ja? Ich habe jemanden in meinem nahen Umfeld und ich habe die Person gefragt, ich habe ehrlich gefragt, man darf ja mal fragen, ja. Habe ich gesagt, du, wir hören direkt von Gott. Wieso nimmst du Tarotkarten? Sagen wir mal, du hast Ja-Nein-Lösung. Und dann hast du drei Karten oben, drei Karten unten. Ja, nein, ja, vielleicht. Das ist halb gut, das ist ganz gut. Das ist vielleicht, am Schluss bist du völlig verwirrt, weil Hexerei immer in Verwirrung führt. Aber wenn du den wahren Gott hast, dann hast du Klarheit. Du fragst Gott und du weißt, worum es geht. Amen. Und er wird dir genau Antwort geben. Halleluja. Und was auch noch wichtig ist, wenn wir tiefer in Prophetie gehen möchten, dass wir wirklich auch unseren Charakter entwickeln, weil Jesus auch an einer Stelle gesagt hat, ich möchte euch noch viel offenbaren den Jüngern, aber das kann ich noch nicht, weil ihr es noch nicht verkraften würdet. Und das habe ich gemerkt, Gott gibt uns quasi diesen Schlüssel, Dinge loszulösen aus dem Geist. Gott gibt uns die Verantwortung, dass wir sehen, was in den Leben anderer Menschen los ist. Ganz tiefe Traumata, alles, was die gerade beschäftigt, jede Krankheit und so weiter. Und das müssen wir tragen können. Dass wir wirklich Gott sagen, hey Gott, bereite mich vor für prophetischen Dienst, dass ich das ertragen und tragen kann, was du mit meinem Leben vorhast. Amen. Yes. Und ich finde es, weil es vorher auch um die Liebe ging. Ich glaube auch, wenn wir so stark dem Herrn dienen wollen, und ich denke, wir haben das alle auf dem Herzen, ja, dass Leute heil werden, dass sie befreit werden, dass wir ihnen prophezeien können, dass wir Schlüssel für sie haben in die Freiheit, dass wir wirklich uns nochmal überprüfen, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Amen. Dass wir wirklich nochmal prüfen oder ihn bitten, Herr, gib mir dein Herz für die Menschen auf der Straße und in der Church. Amen. Amen. Ja, ist ganz praktisch. Ich habe das eigentlich auch ganz gerne hier so. Kann man immer ein bisschen nochmal mitlesen. Ja, also ich hatte es heute auch so auf dem Herzen. Also wirklich, haltet den Fokus und tatsächlich auch der Feind schläft nicht. Ja? Also wir sind wirklich im geistlichen Kampf. Das lesen wir auch in der Bibel, in Epheser, da genau ist es einfach beschrieben, ja, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, das ist auch ganz wichtig, ja, du kämpfst nie gegen irgendwelche Menschen, aber natürlich gegen die Mächte, die dahinter stehen. Und ich bin heute an so einer Stelle in 1. Timotheus hängen geblieben. Und zwar steht da, kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Und ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Und ich finde, da steckt so viel drin einfach. Also zum einen, wie schon gesagt, halte wirklich den Fokus. Ja, es ist so wichtig, einfach, dass du dich nicht ablenken lässt, ja, weil ich glaube, der Feind will einfach so viel aufbringen, um dich abzulenken, wirklich vom Wort Gottes. Ja, ich habe neulich auch so ein Zeugnis oder gesehen, wie jemand eine Vision hatte, wo er wirklich gesehen hat, wie Dämonen ganz gezielt eingesetzt werden, um dich wirklich abzuhalten. Ja, die dann irgendwelche Leute vorbeischicken, wenn du gerade das Wort Gottes aufschlagen willst oder wenn du Gebetszeit haben willst, wenn ein Anruf reinkommt oder Messages oder so. Ja, also der Feind will wirklich nicht, dass du ins Gebet gehst, dass du Gemeinschaft mit dem Herrn hast. Und der setzt halt wirklich alles daran, dich abzulenken. Oder ganz klassisch einfach dein Handy. Ja, also der Pastor hat ja auch gesagt, was hast du vor Augen? Also hast du wirklich das Wort Gottes vor Augen oder hast du den ganzen Tag dein Handy vor Augen? Ist einfach wirklich so wichtig, dass wir fokussiert sind und im Gebet sind, mit dem Herrn unterwegs sind. Und einfach... Genau, stell dir einfach wirklich vor, du bist dieser Soldat, ja, und ich glaube, eins, was Soldaten wirklich haben, ist diese Disziplin, dieses Dranbleiben. Auch wirklich ein Soldat lässt auch seine Waffe nicht einfach so irgendwo rumstehen, ja, das ist auch, der hat sie immer am Mann, ja, und also das Wort Gottes muss immer in deiner Nähe sein und in deiner Hand sein und aufgeschlagen sein. Genau, das ist einfach richtig wichtig, also. Genau, wir sind einfach in diesem Kampf, ja, es ist nicht egal, wie du lebst und da bezieht sich auch diese zweite Stelle drauf, dass ein Sportler, der gewinnen will und ich meine, wir haben schon gewonnen mit Jesus, ja, wir haben diese Perspektive, wir ziehen im Siegeszug mit ihm, aber es ist halt wichtig auch, sich dessen bewusst zu sein und so halt auch zu leben, also ja, es gibt eben diese Wettkampfregeln oder bestimmte geistliche Prinzipien, nach denen es einfach wichtig ist, sich auszurichten, ja. Zum Beispiel Vergebung ist ein geistliches Prinzip, ja, dass du wirklich anderen vergibst, ja, dass du in dieser Grundhaltung bist, okay, egal was kommt, egal wer mich angeht, ich vergebe, ja, am besten auch direkt, trag es nicht lange mit dir rum, genau. Oder welche Worte du sprichst, ja, ist auch einfach wichtig, ja, zu wissen, also Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, ja, das ist auch ein gewaltiges geistliches Prinzip. Einfach, was du aussprichst, hat einfach so eine Power. Ja, sei dir dessen einfach bewusst. Und gib dich da einfach mal rein, so wirklich in dieses Bewusstsein. Du bist dieser Soldat im Krieg und du bist dieser Sportler. Also ist einfach nicht egal, wie du lebst, wie du deinen Tag verbringst. Ja, also triff wirklich Entscheidungen, setz Prioritäten. Ja, sei dir bewusst, du bist auch im Sieg, also egal auch, was der Feind aufbringen will, ja, sprich so, als wärst du im Sieg oder als bist du im Sieg, du bist ja im Sieg und kämpf den guten Kampf des Glaubens. Amen. Ja, das stimmt wirklich, also der Feind ist gerade wirklich am Kämpfen, ich glaube, er weiß, in welcher Zeit wir sind jetzt. Und also vor 2 Jahren hatte ich auch dieses Bild mit diesem Schaf, das geschoren werden soll. Also circa vor 2 Jahren war das. Und das fand ich jetzt auch interessant, dass das heute wieder da war von Utah. Gell? Damals habe ich irgendwie gesagt, vielleicht sollten wir uns mal Haare lassen. Weil was der Feind eigentlich jetzt auch verstärkt machen möchte, ist einfach nicht nur durch Ablenkung, sondern generell über die Seele einfach uns zu binden, zu knechten und abzuhalten. Das ist zwar nicht schön zu sagen, aber ist die Wahrheit. Und und ich glaube, das ist im Moment sehr wichtig einfach. Da spielt auch das Prophetische, was wir jetzt gerade hatten, von ihr mit rein, also wenn wir für Menschen beten oder dienen oder uns dienen lassen, einfach, dass auch prophetische Eindrücke kommen, um die Wurzel zu erkennen. Und auch bei körperlichen Krankheiten ist es einfach so, also wenn wir zum Arzt gehen, jetzt zum Beispiel wegen Gallenproblemen oder so, der Arzt wird uns nicht sagen, eindeutig Bitterkeit, sondern er wird irgendwie sagen, Entzündung oder was weiß ich was. Ja, und ich glaube, also früher habe ich mal gelesen, dass 75% aller Krankheiten psychosomatisch, also erkrankte Seele, bedingt sind. Ich glaube, mittlerweile sind es 85%. Und es fällt auch auf, gerade in Heilungsräume oder am Telefon oder wie auch immer, dass sehr viel seelisches Leid ist und gleichzeitig typisch psychosomatische oder erkrankte Seele bedingte Krankheiten wie Schlafstörungen oder Magengeschwür oder solche Dinge, also wo es ziemlich eindeutig ist. Und ich glaube, da möchte Gott verstärkt jetzt einfach ran an diese Sache, weil mit diesem, also dass jetzt die Erweckung kommt und dass wir die Erweckung tragen können sollten und dass nicht nur das Gericht Gottes Haus, dass das Gericht Gottes am Haus Gottes anfängt, sondern auch, dass wir, um die Erweckung tragen zu können, einfach auch geheilt und befreit werden müssten. Und genau, das ist, glaube ich, das, was Gott jetzt zurzeit tun möchte. Ja, irgendwas war noch. Ja. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit uns einfach da ausstrecken und uns dienen lassen und uns aufmachen in dem Bereich einfach, ja, der seelischen Heilung. Amen. Amen, Halleluja, eine geheilte Seele, ein geheilter Körper. Halleluja, das ist so gut. Wir haben wirklich das Leben empfangen. Wir haben Gottes Leben empfangen und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir haben nicht ein menschliches Leben empfangen, als wir wiedergeboren wurden, sondern wir haben göttliches Leben. Wir haben Jesus selber in uns empfangen. Wir haben den Vater, wir haben den Heiligen Geist, die in uns sind. Wir haben Gott wirklich in uns. Und deshalb können wir wirklich dieses Überwinderleben leben, weil unser Leben ist ein Überwinderleben. Sag mal Überwinderleben. Wir sind Überwinder. Paulus sagt es in Römer 8 sogar, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Deshalb können wir überwinden, weil Jesus in uns lebt und er hat uns geliebt und er liebt uns. Er hat uns nicht nur geliebt einmal, als wir uns bekehrt haben oder reingeliebt, sondern seine Liebe ist gleich geblieben. Die ist nicht, hat nicht abgenommen und die nimmt nicht ab, sondern seine Liebe ist immer da und sie ist stark. Und durch diese Liebe überwinden wir. Egal, was in deinem Leben ist, egal, was es vielleicht noch an seelischen Dingen gibt, an körperlichen Symptomen. Aber wir wissen, der Überwinder lebt in uns. Er ist der Überwinder. Und durch ihn und durch seine Liebe können wir überwinden. Können wir die nächsten Schritte gehen. Halleluja. Gott sagt wirklich zu einigen, einfach, dass ich habe was vor dich gelegt. Ich habe ein Land vor dich gelegt. Und das weit ist und ich möchte, dass du dieses Land einnimmst und dass du nicht ängstlich nach hinten schaust oder irgendwelche Erfahrungen, wo es nicht mal nicht so gut geklappt hat in der Vergangenheit, sondern dass du sagst, okay, ich mache Frieden mit dem Gestern. Also wir können nur nach vorne gehen, wenn wir Frieden mit dem Gestern machen, wenn wir Frieden mit dem Heute machen, wo wir jetzt stehen, um in Frieden nach vorne zu gehen. Deshalb vergeben wir, was da hinten nicht so gut gelaufen ist. Vielleicht bitten wir auch noch jemanden um Vergebung, schreiben noch einen Brief oder eine WhatsApp oder was auch immer. Wir machen Frieden mit uns selber. Das ist ganz wichtig. Auch da keine Vorwürfe oder so weiter. Also wir vergeben uns auch selber, wo wir vielleicht Dinge auch mit verschuldet haben, wo Dinge nicht so gut gelaufen sind oder wir krank geworden sind, was auch immer, durch eigenes Verschulden. Und das ist wichtig, dass wir Frieden mit uns machen. Naja, ich mache Frieden mit mir. Ich mache Frieden mit dem, was hinter mir, mit dem, was, wer ich bin, wer ich jetzt bin, auch zu diesem Zeitpunkt. Halleluja, und ich weiß, es wird immer besser mit mir. Und Jesus nimmt immer mehr zu, also er ist in den Auswirkungen einfach, er ist schon voll drin, ja, er ist schon hundertprozentig drin. Und wir werden uns dessen bewusst, einfach, dass wir nicht, ich habe es am Sonntag auch gesagt, alleine durch dieses Leben gehen, in dem Bewusstsein, boah, ich muss irgendwie mich durchkämpfen und bei den wirklich heftigen Sachen, da werde ich dann doch mal fragen, dass Jesus mir hilft. Aber er sagt, nein, nicht nur bei den heftigen Sachen, sondern er sagt jeden Tag, einfach nimm meine Hilfe in Anspruch. Der Heilige Geist ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Kann es übersetzen, der Paraklet, der Tröster. Er ist der zur Hilfe Herbeigerufene und er möchte zur Hilfe herbeigerufen werden. Ja, wir werden niemals an den Punkt kommen, so reif in Gott, dass wir nicht mehr den zur Hilfe rufen, den wir brauchen, der Gott ist, ja, sondern wir rufen zu ihm. Ja, wir leben unser Leben mit ihm. Und es wird das allerbeste Leben leben. Und wir nehmen jede Gelegenheit jetzt wieder, ne? Wir sind nach Hamburg gekommen, wir versuchen jede Gelegenheit zu ergreifen, mit jedem Taxifahrer reden wir über Gott. Mit, ja, also jede Nebensitzer im Flugzeug. Das ist einfach wie, das ist wie so ein Spürhund. Der Herr ist in uns wie so ein Spürhund. Und der will raus. Also ich denke, es geht allen so, ja. Und du bist mit einer Person konfrontiert, sitzt neben ihr, sitzt im Auto, im Taxi. Und da will was connecten, ja. Da will was mit dieser Person sprechen über Jesus. Weil das Leben ist, über das Leben, ja, wir haben das Leben. Und was ist dieses Leben, wenn wir es nicht mit anderen teilen? Wenn wir, ja, weißt du, die Menschen sind uns nicht mehr egal, wenn das bei dir noch so ist, bitte den Herrn, Herr, lass mir keinen Menschen egal mehr sein. Und lass mich wirklich, wo ich auch bin, gucken, wie kann ich mit dem Menschen Jesus teilen? Wie kann ich ihn auf Gott ansprechen? Und das ist so gut, ja, das macht echt das Leben spannend. Und ja, weißt du, wir haben das Beste bekommen. Wir haben die 6 Richtige im Lotto und noch viel, viel mehr, ja. Aber plus Zusatzzahl. Halleluja. Prophetisch gibt der Herr uns diese Zahlen. Also wir haben alles empfangen. Wir haben dieses Leben im Überfluss empfangen. Und der Heilige Geist, der ist so wunderbar. Der will raus. Der will nicht, dass es hier drin modert und zu einem grünen, stinkenden Tümpel wird, sein Wasser. Sondern er möchte, dass es rauskommt. Und dann kommt wieder nach, weil du musst nie denken, boah, wenn ich jetzt zu viel rausgebe, um mich zu viel um andere Leute irgendwie kümmere und wenn die mir immer wichtiger wären, die anderen Menschen, noch wichtiger als ich selber vielleicht, dass es dann irgendwie nicht mehr Überfluss in deinem Leben gibt. Ich sage dir, genau das Gegenteil ist der Fall. Weil Jesus hat gesagt, Matthäus 6, 33, unser, hier ist der Ehering, unser Trauspruch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles hinzugegeben. Und das ist so wunderbar. Ja, wir haben das Reich Gottes, wir haben unseren Herrn vor Augen. Er ist die Number One, er ist die Nummer 1 in unserem Leben und er kommt raus. Wir müssen ihm einfach nur unsere Zunge leihen, einfach unser Herz, das sowieso voll von ihm ist, einfach nur rauskommen lassen. Und die Leute sind viel offener, als wir denken. Ja, es ist so wunderbar, wirklich. Das erleben wir immer wieder, einfach, dass die Leute einfach offen sind und froh sind, von Jesus zu hören, froh sind, Gläubige zu treffen und froh sind, dass es diese Menschen gibt und dass es diesen Jesus gibt. Halleluja, der unser Leben ist und der Leben gibt und Leben in Ewigkeit. Also lass uns nicht hinterm Berg halten. Denk nicht, boah, ich bin nicht so der Evangelist. Wir sind alle Evangelisten. Das ist nun mal so. Wir stehen vielleicht nicht alle im Amt des Evangelisten, aber wir sind alle Evangelisten und wir haben alle die wunderbare Nachricht einfach weiterzugeben. Und wir lieben einfach die Menschen. Es ist so einfach, weißt du, wenn du sagst, Herr, ich lasse einfach deine Liebe raus. Herr, ich liebe dich so sehr, ich bin so sehr von dir geliebt. Und ich liebe einfach die Menschen. Und dann kommt es automatisch raus. Dann können wir gar nicht mehr anders. Als, da ist schon ein Knurrhund, der schon fetzt. Genau, lass uns die sein. Die mit dem Besten, was wir empfangen haben. Egal, weißt du, was jetzt schon noch in deinem Leben ist. Aber dieses Leben kann dir niemand geben, egal welcher Sturm ist. Dieses Leben kann dir niemand nehmen. Und dieses Leben kommt raus. Und diese Hoffnung, die in uns ist. Und dieser Glaube und diese Zuversicht. Diese Begeisterung von unserem Herrn. Oh, Halleluja, bist du begeistert? Seid ihr begeistert von unserem Herrn? Er ist der Wunderbarste, der Beste, der Herrlichste. Gott des ganzen Universums. Amen und Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, seid ihr begeistert von unserem Herrn? Amen. Also ich bin so begeistert, auch nach diesem Wochenende, das wir jetzt hatten. Samstag, Sonntag Esoterikmesse, Ukraine-Café, Sonntagmorgen Gottesdienst, Sonntagabend Hamburg Gottesdienst. Und mindestens 106 Menschen haben in diesen 2 Tagen Jesus ihr Leben gegeben. Halleluja. Ist das nicht der Hammer? Preis den Herrn. Und das sind noch nicht die mitgezählt über online. Wir haben auch über online eine E-Mail gekriegt. Das saß ein Enkel mit seiner Oma vor dem Livestream, hat gesagt, wir haben beide Jesus in unserem Leben aufgenommen. Wir wollen euch das mitteilen. Ist doch der Hammer. Ja. Die sind noch gar nicht mitgezählt. 106 Menschen, die zu Jesus gekommen sind. Halleluja, so stark und so viele Wunder, die passiert sind. Ich glaube, das war evangelistisch unser effektivstes Wochenende, das wir bisher hatten. Wir hatten schon starke Wochenenden, auch letztes Jahr im Juli, weiß ich noch, das Evangelisationswochenende, das waren auch 70, 80 Bekehrungen oder so. Aber dieses Wochenende, das war wirklich, wirklich krass. Geballte Ladung. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Ich hatte heute, als ich im Flieger saß, so zurückgeflogen bin, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, pack deine Bibel aus. Und das, und zuerst dachte ich, oh, jetzt die Bibel auspacken, das war ziemlich eng da. Aber ich habe es gemacht, habe sie ausgepackt. Kurz drauf sehe ich, wie die Frau, die neben mir sitzt, aufmerksam auf meine Bibel starrt. Und dann sage ich so, lesen Sie auch in der Bibel? Ne? Dann hat sie gesagt, ich bin gerade wieder am Wiedereintreten in die Kirche. Und dann erzählt sie mir, dass sie regelmäßig den Podcast von Joyce Meyer sieht und so weiter, dass sie eigentlich aus der Kirche ausgetreten war, aber jetzt gerade wieder dabei ist, zurückzukommen und so weiter und wie super sie das findet, dass wenn Leute sich in der Bibel auskennen und so weiter, und wir haben uns dann sehr gut unterhalten. Und dann habe ich selber in der Bibel natürlich weitergelesen und dann hat der Heilige Geist begonnen zu mir zu sprechen. Und ich möchte euch einfach diesen Vers weitergeben, den er mir dann gehighlightet hat. Und zwar Lukas 1, Vers 37, wo der Engel zu Maria spricht, als er ihr ankündigt, dass sie Jesus haben wird. Und er sagt zu ihr, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort. Wir haben heute Abend viele Worte gehört und auch viele Worte von Gott gehört. Ja? Das ist nochmal ein Unterschied zwischen Worten und einem Wort von Gott. Ja? Ich bin mir dann bewusst geworden, weißt du, steht ja hier, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos bleiben. Das heißt, ein einziges Wort von Gott hat bereits Kraft, das Unmögliche möglich zu machen. Und dann sprach der Heilige Geist so weiter zu mir und sagte, schau mal, wie hat Jesus das Leben von Menschen verändert, als er hier über diese Erde ging? Und immer wenn du guckst, dann kam ein Kranker zu ihm zum Beispiel, hat sich vor ihm auf die Knie geworfen und hat gesagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Das war der Aussätzige. Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und was hat Jesus gesagt? Jesus hat ihm nicht eine Predigt gehalten, Jesus hat auch nicht einen Monolog gehalten, Jesus hat nicht eine lange Lehre gehalten, sondern er hat einfach gesagt, ich will, sei gereinigt. Auf Deutsch sind es 4 Worte. Und diese 4 Worte haben das Leben dieses Menschen radikal umgedreht. Also kein einzelnes Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. In anderen Fällen hat er einfach gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und zwar passiert. Verstehst du? Der Heilige Geist fing an zu mir zu sprechen und hat gesagt, schau mal, in deinem Leben, an entscheidenden Wegmarken deines Lebens, wo Gott zu dir gesprochen hat und wo du wirklich das Reden Gottes brauchtest, wo es lang geht. Ich habe mich so erinnert, es waren immer kurze Worte. Das ist interessant, es waren immer kurze Worte, es waren nicht irgendwelche langen Dinge. Weißt du, nicht, dass Gott nicht, weißt du, es ist nicht so, dass Gott nur Steno spricht oder so. Ja. Gott kann auch länger mit dir reden, Gott kann dir Dinge lehren, Gott kann dir Dinge offenbaren und heute zum Beispiel im Flieger, das waren mehrere Downloads, die ich da von Gott bekommen habe, einfach in Bezug auf diesen Bibelvers. Also Gott kann schon länger zu dir sprechen, aber ich habe festgestellt, an entscheidenden Punkten unseres Lebens ist es oft dieses eine Wort. So wie in der Bibel, Jesus zu dem Taubstummen, einfach Hephata. Zu der toten Tochter von Jairus, Mädchen, steh auf. Zum Gelähmten, dem hat er einen relativ langen Satz gesagt. Er hat gesagt, nimm dein Bett auf und geh umher. Das war schon relativ viel. Da hat er schon relativ viel gesagt zu ihm. Ja. Aber kannst du das sehen? Kannst du das sehen? Weißt du, wenn Jesus den Menschen gedient hat, das war ein Wort. Der Hauptmann hat gesagt zu Jesus. Er hat gesagt, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und er hat gesagt, geh hin, dein Knecht ist gesund. An einer Stelle heißt es sogar, an einer Stelle wird sogar so beschrieben, dass er gar nichts gesagt hat, sondern dass sie einfach gegangen sind und er war gesund. Ja, aber weißt du, verstehst du, was ich meine? Vielleicht bist du in einer Situation gerade, wo du dringend eine Führung von Gott brauchst. Oder vielleicht, du schaust vielleicht auch über Livestream zu und du bist in einer Situation, wo du echt massiv herausgefordert bist. Ich möchte dich ermutigen, Gott hat so zu mir gesprochen, alles, was es braucht, ist ein Wort von ihm und alles ist verändert. Und ich habe mich so daran erinnert, an entscheidenden Situationen, Gott hat ein Wort gesprochen. Gott hat einen Bibelvers gegeben. Und du wusstest, weißt du, das eine ist, die Bibel zu lesen und das andere ist, dass Gott zu dir spricht durch ein Wort. Und du weißt plötzlich, das ist dein Wort. Das sagt Gott zu dir, das ist dein Wort. Und du weißt, daran musst du festhalten und darauf musst du dich stellen und daran musst du dich festbeißen und nichts anderes mehr. Und alles andere musst du überhören. So wie Jesus, als er zu der Tochter von Jairus ging und sie kamen und zu Jairus sagten, hey, sie ist schon gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Hat Jesus, heißt es in der Bibel, Markus 5 ist es, glaube ich, da heißt es, und Jesus überhörte dieses Wort. Ja? Ein Wort von Gott und du kannst alles andere überhören, weil dieses eine Wort von Gott wird dein Leben verändern. Und vielleicht hast du eine Diagnose oder vielleicht hast du eine Situation in deinem Leben, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Ich sag dir, suche Gott für ein Wort. Ein Wort von ihm reicht aus, um alles zu verändern. Ein Wort von ihm reicht aus, um dir Klarheit zu geben. Also als ich verzweifelt Gott gefragt habe, damals, als es um meine Berufung ging und ich nicht wusste, soll ich Pfarrer in der Landeskirche werden mit einem Theologiestudium oder soll ich doch eine freie Gemeinde gründen, ja, weil ich da schon Dinge bewegt hatte und so weiter und wirklich ein Wort von Gott wollte, brauchte unbedingt, weil es ging um meine Zukunft, es ging um meine Versorgung, es ging um alles, meinen ganzen Weg und ich wusste nicht, wo geht's weiter und ich habe einfach Gott diese beiden Wege auf mein Sofa in meinem Stiftszimmer in Tübingen, wo ich Theologie studiert habe, einfach auf das Sofa gelegt und habe gesagt, Herr, jetzt sprich dein Wort zu mir, ich muss jetzt wissen, rechts oder links. Und Gott hat sein Wort zu mir gesprochen, ein Wort, ein Satz. Ja. Er hat gesagt, Georg, was willst du eigentlich? Und das hat für mich alles verändert. In dem Moment war mir klar, mir war klar, was ich wollte und mir war klar, Gott steht zu dem, was er in mein Herz hineingelegt hat. Er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das habe ich erst später dann studiert, ja? Philipper 2,13. Gott bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Er hatte bereits das Wollen bewirkt und er musste nur noch ein Wort zu mir sprechen. Er musste nicht irgendwelche komplizierten Sachen machen oder irgendwie mir was erklären oder hier oder da. Er musste nur dieses eine Wort sprechen. Georg, was willst du eigentlich? Und in dem Moment wusste ich, was der Wille Gottes war. Weil er hat ja die Frage gestellt. Amen. Also ein Wort verändert dein Leben. Und deswegen, ich möchte dich wirklich ermutigen, egal in welcher Situation du bist, egal wo du vielleicht gerade an der Wegscheide stehst oder wo du eine Herausforderung hast oder wo du eine Not hast oder wo du einfach nur wissen willst, wie geht's weiter bei mir in meinem Leben. Also such nicht hier, such nicht da, mach dir nicht tausend Gedanken, überleg nicht hier rum und überleg nicht darum. Du kannst so viele Dinge, ich habe kompliziert damals diese beiden Wege, ich habe mir da zwei DIN A4 Zettel geschrieben. Das eine war der eine Weg und da stand drauf, okay, dann wird die Karriere als Pfarrer, das sieht dann so aus, du machst dein Studium so und so und so und dann sieht es so und so. Ich weiß nicht mehr, was ich da alles draufgeschrieben habe, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und auf der anderen Seite habe ich den anderen Weg draufgeschrieben, auch eine DIN A4 Seite voll mit Sachen. Und weißt du, und Gott ist nicht die Punkte mit mir durchgegangen. Weißt du? Es war nicht bei Jesus, weißt du, Jesus ist nicht irgendwie auf irgendwelche Gedanken von den Leuten eingegangen, sondern er hat einfach gesagt, hey, Talita Kumi. Gut, da konnte er eh auf keine Gedanken eingehen in dem Fall, weil die war tot. Ja. Das war schwierig. Aber weißt du, er ist nicht auf irgendwelche Gedankengebäude eingegangen und hat da gesagt, ja und so und weißt du, ja und theologisch hier und theologisch da, sondern er hat gesagt, nimm dein Bett und steh auf und geh umher. Ja. Come on. Also ein Wort. Ein Wort. Wie von euch kennen das, dass Gott ein Wort spricht und es verändert alles? Hast du schon mal erlebt? Also ich möchte dich wirklich ermutigen, Gott zu suchen für sein Wort. Für sein Wort zu dir. Sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund, hat er gesagt. Sprich nur ein Wort und plötzlich habe ich Klarheit. Sprich nur ein Wort und ich habe Frieden. Also du kannst lang rumdenken, du kannst für und widers überlegen. Du kannst sagen, ja, das passt und das passt nicht. Und das ist schön und das ist nicht so schön. Und das wäre schwierig und das wäre vielleicht nicht so schwierig. Also ein Wort schneidet durch von Gott. Ein Wort. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein mächtiges Wort, das scheidet zwischen Seele und Geist, Mark und Bein, Herr. Herr, wir haben dieses Wort nicht in uns selbst, Herr, aber du sprichst dieses Wort in unser Herz durch deinen Geist, Herr. Du sprichst dieses Wort in unser Herz auch durch dein geschriebenes Wort. Du sprichst dieses Wort in unser Herz durch dein Logos-Wort und du sprichst dieses Wort in unser Herz durch dein Rema-Wort, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Wort in unsere Herzen fällt, immer wieder neu, gerade auch an entscheidenden Wegmarken unseres Lebens. Und Vater, ich bete gerade jetzt, Herr, für jeden Einzelnen, Herr, der gerade vielleicht in einer Notsituation ist. Vielleicht bist du hier, vielleicht schaust du über Livestream zu und du bist im Unfrieden, du bist vielleicht in Ängsten, du bist in Unsicherheit, was auch immer. Sag einfach, Herr, sprich nur ein Wort und meine Seele hat Frieden. Und er wird dieses Wort sprechen. Streck dich einfach so lange aus, bis das Wort gekommen ist. Da möchte ich ermutigen. Weißt du, ganz ehrlich, mir geht es so, ich kann gar keinen Tag leben, ohne dass Gott zu mir spricht. Ich brauche nicht immer ein Wort in Bezug auf meine Karriere. Ja? Die hat sich schon entschieden. Die Frage ist damals vor über 30 Jahren entschieden worden. Ja? Da brauche ich kein Wort mehr. Aber weißt du, ich hab erst dann Frieden, wenn ich von Gott gehört habe für den Tag. Letztendlich. Ich muss da nicht irgendwas hören, ja, geh zum Aldi und mach das oder jenes, anstatt zum Lidl, da die Sonderangebote beim Aldi sind gerade besser. Oder, also, da brauche ich nicht unbedingt so ein Wort. Aber ich brauche einen Download von Gott und dann habe ich Frieden. Weil dann habe ich mein Manna empfangen, dann habe ich mein tägliches Manna empfangen und dann habe ich Frieden. Und ich kenne Tage, wo ich aus irgendeinem Grund nicht dazukomme, mir mein Wort von Gott abzuholen. Und ich merke das relativ schnell im Lauf des Tages. Da ist nicht mehr der Friede drin. Ich brauche mein Wort. Ich brauche meinen Download, weißt du? Ich brauche meine Offenbarung, wie auch immer das aussieht. Ja, nicht immer sind es krasse Notsituationen, sondern du brauchst einfach ein Wort von Gott. Du brauchst diese Füllung, ja, nicht ein Gefühl, sondern du brauchst diese Klarheit von Gott, dieses Reden, ein Wort von Gott. Und plötzlich ist es verändert. Und bis zu dem Moment, wo das Wort kommt, bin ich unruhig und denke, ich muss da rein, ich muss da tiefer rein, ich brauche was von Gott. Und dann, bumm, kommt's und okay, jetzt ist der Tag gelaufen. Jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Jetzt ist gut, ja. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du eben nicht in der Notsituation bist, sondern jeden Tag neu, da ist ein Wort für dich von Gott bereitet, da ist Offenbarung für dich von Gott bereitet. Ein Wort von ihm verändert alles. Ein Wort von ihm gibt Frieden. Kein Wort, das von ihm ausgeht, wird kraftlos sein, sondern es wird in dir das bewirken, wozu es gesandt ist. Und es wird dein Leben jeden Tag neu verwandeln. Halleluja. Amen. Amen. Sag mal, ich strecke mich aus nach dem Wort Gottes, dem Rema-Wort zu mir, jeden Tag neu, in jeder Entscheidungssituation, in jeder Notsituation, in jeder guten Situation. Ich brauche dein Wort, Herr. Und ich weiß, dass ich es empfange, wenn ich mich danach ausstrecke. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. So gut. Wir haben so viel Gutes gehört heute Abend. So viel Wort von Gott. Und weißt du, immer zwischen den Zeilen spricht Gott zu dir persönlich. Und weißt du, manchmal ist es so, irgendein Satz trifft dich. Vielleicht, das andere ist auch gut, aber irgendein Satz trifft dich und plötzlich, da ist mein Wort. Von Gott, da ist mein Rema, da ist mein, was den Schalter rumlegt. Halleluja. Und das ist gut, davon leben wir. Jesus hat es gesagt, er hat gesagt, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Davon leben wir, von dem Wort, das von Gott ausgeht. Das ist unser Leben. Ich kann nicht anders leben. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Halleluja, ich bete für göttliche Abhängigkeit. Amen. Das ist die göttliche Sucht. Das ist der Ersatz, das ist der göttliche Ersatz für den Joint. Amen. Das Wort Gottes. Halleluja. Preist den Herrn.